Deutschlandfunk. Mitternachtskrimi. Was tun, liebe Hörer, wenn der Ehestreit in der Nachbarwohnung lebensbedrohlich zu werden scheint? Holt man Hilfe? Macht man sich unter Umständen lächerlich oder bringt sich selbst in Gefahr? In diese Zwickmühle gerät gleich der Büroangestellte Robert in unserem Hörspiel. Danach geben wir Ihnen wieder einen Vorgeschmack auf die Mitternachtskrimis der kommenden Wochen. Doch nun Verräter. Nach einer Kurzgeschichte von Stanley Allen in einer Aufnahme des Senders Freies Berlin aus dem Jahr 1963. Die Hauptrolle spricht Herbert Stass. Zwischen uns war die Wand. Eine dünne, unsolid gebaute Trennwand. Also eher ein Resonanzboden zwischen zwei Zimmern. Und zuerst lernte ich das Mädchen mit den Ohren zu sehen. War nebenan das Geräusch von ihren Schritten, das kleine feste Getrappel hoher Hacken, das sich haushälterisch geschäftig hin und her bewegte. Sie muss sehr jung sein, dachte ich. Ihre Stimme war leicht und wie atemlos, wenn sie sprach, warm und fröhlich, wenn im Radio ein volkstümliches Lied gespielt wurde und sie mit einstimmte. Sie muss sehr nett sein, dachte ich, und ertappte mich dabei, dass ich ihr absichtlich zuhorchte. Und während ich ihr Tag für Tag lauschte, verliebte ich mich immer mehr in sie. Aber da war auch ein Ehegatte mit einem unangenehmen flachen Organ. Hast du es dir überlegt? Kommst du mit? Ich möchte damit nichts zu tun haben. Er war mürrisch und oft setzte es Streit, den der Mann damit abschloss, dass er die Tür ihres Zimmers zuknallte, die Wohnung verließ und die Treppe hinunterpolterte, so laut er nur konnte. Sie weinte dann und ich stand vor der Wand zwischen uns mit einem Gefühl, als wühle eine Hand in meiner Brust und drehe mir das Herz um. Die paar Schritte, die es über den Flur bis zu ihrer Tür waren, die paar Worte, ihr zu sagen, dass ich einen Freund habe, der etwas, ach, alles unternehmen wolle, um ihr zu helfen. Aber letzten Endes stand ich doch nur da und war förmlich steif vor Hilflosigkeit. Es gab auch keinen Menschen, dem ich mich hätte anvertrauen können. Meine Bürokollegen würden mich niemals verstanden haben. Wir arbeiteten in der Kreditabteilung eines Warenhauses. Und dieses ewige dienstliche Hinterleuten her spionieren hatte sie zu ausgemachten Zynikern werden lassen. Wenn ich noch lange in der Branche bliebe, würde ich es schon am eigenen Leibe spüren, dass ich das eines schönen Tages auswirken muss, versicherten sie mir. Nein, die konnten mir nicht raten. Ein hübsches Kind nebenan weint oft, der Mann nur abends da. Na, aber ran, Mensch, bedienen Sie sich. Wie hätte ich Ihnen begreiflich machen sollen, dass ich keine Abenteuer suchte, sondern sinnlos. Ich sagte also lieber niemandem etwas davon, aber meine Ratlosigkeit lag mir allnächtlich wie ein Stein auf der Brust. Eines Nachts stritten sie wieder. Die Worte blieben durch die Wand nahezu unverständlich, aber die giftige Konzentriertheit war es, die das Anhören so schrecklich machte. Ich schlüpfte aus dem Bett und legte das Ohr an die Wand. Wer soll denn das abkaufen? Was? Das sieht dir ähnlich jetzt die ahnungslose Mimik. Aber gut. Gut, und das weiter? Denk, was du willst, aber ich bleib nicht hier. Und erzählst allen Leuten was? Erzählst der ganzen Welt nicht? Ich schwöre, das tue ich nicht. Ich schloss die Augen, um besser verstehen zu können. Und ich konnte mir die beiden so lebhaft vorstellen, wie sie sich anzischten, als sei die Wand vor mir in Luft zergangen. Als sie gegen die Wand fiel, glaubte ich, den Anprall im Gesicht zu spüren. Da war sie wieder, meine verdammte Unentschlossenheit. Mit jedem Nerv fühlte ich ihre Pein aufs Lebendigste mit. Meine Fingernägel gruben sich in die Wand, aber ich stand wie ein Klotz. Nicht, nicht, nein! Halt! Ich stand noch immer vor der Wand und starrte sie voller Grauen an. Sie war ermordet worden. Und statt etwas zu unternehmen, ihr zu helfen, hatte ich wie ein Trottel gewartet, bis es zu spät war. Jetzt konnte ich nur noch die Polizei anrufen. Solange dieser Tollhäusler keine Ahnung davon hatte, dass ein Zeuge vorhanden war, konnte er auf frischer Tat gefasst werden, aber dazu durfte er nichts von mir hören. So stand ich also weiter vor der Wand und hielt den Atem an. Im Raum nebenan wurde es wieder heimlich lebendig. Diesem Geräusch wurde mir übel. Der Mörder war ein Ungeheuer. So ein Trottel wie ich war er jedenfalls nicht. Wenn es ihm jetzt gelingen sollte, die Leiche in der Nacht beiseite zu schaffen. Wenn ich doch bloß der Mann dazu wäre, jetzt einfach rüberzugehen und ihn zu prügeln, bis er die Wahrheit gesteht. Aber jetzt ist er ja schon mit ihr im Treppenhaus. Der Bursch ist so entschlossen und unbekümmert genug, dass er es riskiert, mit seinem Opfer überrascht zu werden. Was würde ein Mann dieser Art mit dem ersten Besten machen, der ihm jetzt entgegentrete? Ich bin ein Feigling. Da gibt's kein Beschönigen. Das ist tatsächlich die Haustür. Jetzt warte ich noch einen Moment, damit er keinen Verdacht schöpft. Und dann laufe ich zur Polizei. Wenn man es richtig bedenkt, ist das auch gar nicht so feige. Eher klug, denn was könnte ich gegen ihn ausrichten? Nein, nein, ich verhalte mich schon ganz geschickt. Helfen kann ihnen doch keiner mehr. Krachschlagen ist ganz sinnlos. Ich gefährde damit nur mich, den einzigen Zeugen, den die Polizei haben wird. Was? Bist ein ganz feiger Hund, Robert. Mach dir nichts vor. Wenn ich nur genug Mut und Grips besessen hätte, mir zu sagen, dass er ja zwangsläufig sein Auto benutzen muss, dann könntest du jetzt der Polizei die Nummer sagen. Du hättest ihm nur für eine Minute nachschleichen müssen. Jetzt war sogar die Chance verpasst. Und als ich mir das Gesicht Amys vorstellte, rief ihr Mund nicht mehr nach meiner Hilfe. Er war schweigend verschlossen. Wie in Verachtung. Nun mal Ruhe. Erstmal Ruhe. Zur Polizei kann ich immer noch gehen. Aber was sage ich da? Bei mir nebenan ist eine Frau ermordet worden, vor einer Viertelstunde. Woher wissen Sie das? Ich hab's gehört, durch die Wand. Erst einen Streit, dann schrie die Frau. Ja, aber und dann die Leiche? Es würde ja keine da sein. Ein Mörder? Nicht vorhanden. Lediglich ein Mann, dessen Frau vorher die Wohnung verlassen hatte, weil er sich mit ihr stritt? Und der Ankläger? Ein junger Mann, der an wilden Träumen litt. Ein vollkommener Narr. Warum haben Sie denn nicht eingegriffen, wenn Sie das wirklich gehört haben wollen? Sie haben die Wahl, Narr oder Feigling. Die Wahrheit ist, Herr Inspektor, ich bin beides. Die im Büro werden sich totlachen. Die im Büro, mit dem Ewigen hinter den Leuten herspionieren. Hinter den Leuten herspionieren. Moment mal, wie sagen die immer? Der Schuss Diebsgelüst in allem, was ein Menschenantlitz trägt. Aha. Dann muss auch dieser Strolch was auf dem Kerbholz haben, ganz sicher sogar. Das ist ein Weg. Helfen konnte ich ihr nicht. Aber rächen muss ich sie. Rächen werde ich sie. Das ist mein Weg. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, bei mir hat die Post eine Zeitung eingeworfen, die mir nicht gehört. Für Cunningham. Sind das vielleicht meine Nachbarn? Die haben nämlich kein Schild an der Tür. Die? Nein, das sind die Snyders. Cunningham kenne ich auch nicht. So. Naja, dann gebe ich sie der Post zurück. Dankeschön. Also, Snyders heißen die Nachbarn. Ja. Wissen Sie zufällig, ob die aus Greenwich stammen? Der Mann hat Ähnlichkeit mit einem Snyder, den ich mal in Greenwich kennengelernt. Also, ich bin der Ansicht, dass mich das nichts angeht. Die Snyders sind ordentliche, anständige Leute. Jeden Monat erst mit dem Glockenschlag liegt die Miete auf dem Tisch. Ordentliche, anständige Leute. Ja, natürlich. Der Snyder, den ich kenne, der aus Greenwich, war ebenfalls ein feiner Kerl. Da hätte ich mich interessiert, ob Sie verwandt sind. Oh, ich hätte ihm eine Menge zu erzählen. Also, woher er ist, das weiß ich nicht. Die junge Frau ist jedenfalls nicht von Greenwich. Die kommt von Darktown. Eine Schwester von ihr war mal hier eine Woche auf Besuch. Auch ein sehr netter Mensch. Ja, das stimmt. Meine Schwester heißt Amy Snyder. Das heißt, jetzt, wo sie verheiratet ist, ich bin Celia Thompson. Also, ich hätte gern einige Auskünfte über Ihre Schwester. Ist dir etwas zugestoßen? In gewissem Sinne. Sehen Sie, sie ist aus ihrer Wohnung verschwunden. Ich habe der Sache nachzugehen und dachte mir, dass sie... Sind Sie von der Polizei? Ich arbeite für sie. Ich wusste es ja. Ich habe es ja gewusst, dass irgendwas passieren würde. So haben Sie das gewusst? Wieso? Was wollen Sie denn anders erwarten, wenn Sie ein Kind aus dem Haus jagen und ihm die Tür vor der Nase zuschlagen? Wenn Sie es in die Welt hinausstoßen, wo es noch keine Ahnung hat von... Wer hat das getan? Mein Vater. Ihr Vater. Aber warum? Das ist schwer zu erklären. Dazu müssten Sie ihn kennen. Ein Mann, der meint, alles, was hübsch ist, sei sündig. Ein Mann, der sich derartig vor dem höllischen Pech und Schwefel fürchtet, dass er uns unser ganzes Leben lang darin verbringen lässt. Als sie dann so hübsch wurde, dass ihr die Jungs keine Minute mehr Ruhe ließen und dann diese Affäre mit dem Mann da passierte, hat er sie vor die Tür gesetzt. Und wenn er wüsste, dass ich ihr Briefe schreibe und sie auch schon mal besucht habe, würde er mich ganz genauso rauswerfen, so wie er veranlagt ist. Na, Augenblick bitte. Sie erwähnten eben einen Mann, mit dem irgendwas passiert sei. War das dieser Winston Snyder? Das weiß ich eben nicht. Aber Sie stehen doch offensichtlich Ihrer Schwester sehr nahe. Und ich habe tatsächlich keine Ahnung. Das weiß niemand außer Amy und mein Vater, so geheim wie die Sache seinerzeit behandelt wurde. Amy spricht zu keinem Menschen darüber. Ich habe es oft versucht, aber... Ja, aber ich könnte ja Ihren Vater fragen. Um Gottes Willen. Nein, nie. Das dürfen Sie nicht. Wenn er nur ahnt, dass ich Ihnen die Sache bereits angedeutet habe. Aber ich kann doch deswegen die Angelegenheit nicht einschlafen lassen. Ich muss Informationen über diesen Mann einholen. Verstehen Sie bitte, es liegt mir sehr viel daran. Also schön. Es gibt noch jemanden. Aber bitte nicht meinen Vater. Ihm müssen Sie auch um meinetwillen weit aus dem Wege gehen. Ich gebe Ihnen ein paar Zeilen mit. Vielleicht erzählt sie Ihnen einiges. Es ist unrecht von ihr. Es ist schrecklich unrecht von ihr, sie mir herzuschicken. Darüber muss sie sich doch klar gewesen sein. Aber warum ist es unrecht? Warum? Weil sie ganz genau weiß, dass ich mit keinem Menschen darüber spreche. Weil sie weiß, wie teuer es mich zu stehen kommen würde, falls ich das täte. Deshalb. Sehen Sie, ich will ja nicht herumschnüffeln, was da irgendwann passiert ist. Mir liegt nur daran, nähere Daten über den Mann zusammenzutragen, mit dem Amy, naja, so Ungelegenheiten gehabt hat. Wie er heißt, woher er stammt, wo ich weitere Angaben über ihn erhalten kann. Nein, es tut mir leid. Leid. Ein Mädchen, eine Bekannte von Ihnen verschwindet. Der betreffende Mann könnte durchaus dahinter stecken. Und was Sie ihrerseits unternehmen wollen, ist nichts als zu sagen, dass es Ihnen leid tut? Sie meinen, dass er ihr etwas angetan hat? Das fürchten wir. Ich hätte es mir denken sollen. Ich hätte mir denken sollen, als es seinerzeit passierte, dass es so weit kommen könnte. Aber damals... Sie war meine Schülerin. Ein nettes Mädchen, immer bemüht, ihr Bestes zu geben und anständig erzogen. Nicht wie diese vielen jungen Flitzer, die man heutzutage in der Klasse hat. Eines Tages sagte sie mir, wir hatten nämlich den gleichen Heimweg, da sie im Anschluss an die Schulstunden noch zum Direktor bestellt sei. Er wolle den Stipendienantrag mit ihr besprechen. Und sie hätte das doch bestimmt nicht vorher erwähnt, wenn sie Böses im Schilde geführt haben sollte. Oder? War das allein nicht als Beweis für jedermann ausreichend? Wie? Beweis? Ja, Beweis. Ich wartete auf sie, auf dem Flur. Und als dieses Kreischen aus dem Direktorzimmer kam, bin ich hingerannt, hab die Tür aufgerissen und sehe Emi mit halb heruntergerissenem Kleid auf den Direktor einschlagen, der mich wütend anstarrt. Emi rennt an mir vorbei, hysterisch weinend. Der Direktor Preis nimmt sich zusammen, schließt die Tür, zieht mich an der Hand vor seinen Schreibtisch und erzählt mir... Verzeihung, Price, ich verstehe nicht. Ja, Herr Price, der Direktor. Er erzählt mir also, Emi wäre zu ihm ins Büro getänzelt gekommen, hätte die Befürwortung eines Stipendiums von ihm gefordert und als er ihr den Kopf zurechtzusetzen sich anschickte, ihr peinliches Theater gespielt. Aber er wolle gnädig mit ihr verfahren. Ausgesprochen gnädig. Anstatt eine Konferenz einzuberufen und den Namen der Schule wie auch ihres anständigen, ehrenwerten Vaters zu beschmutzen, wolle er sie nur ganz schlicht relegieren und ihrem Vater empfehlen, sie unverzüglich aus der Stadt zu entfernen. Aber Sie waren doch Zeugin. Ja, eben. Das meinte Herr Preis auch. Dass es ja nun wahrhaftig ein glücklicher Zufall gewesen sei, dass ich zur rechten Zeit dazugekommen bin, um sein Zeuge zu sein. Freilich, falls ich als Zeugin versagen sollte, könnte sich das auch recht unglücklich für mich auswirken. Aber wie konnten Sie? Das ist doch... Es wäre Ihre Pflicht gewesen... Ich weiß, ich war feige. Seine Familie ist allmächtig hier in der Stadt. In allen wichtigen Stellen sitzt eine von ihnen. Wenn ich gewagt hätte, den Mund aufzutun, ich hätte auswandern können. Aber ich hätte natürlich reden müssen, ich weiß. Ich hätte es tun müssen. Das meinte ich ja vorhin. Ich hätte doch wissen müssen, dass er sich nicht eher sicher fühlen würde, dass er sie hetzen würde und immer weiter hetzen. Aber um ihn handelt es sich ja gar nicht. Aber Sie sagten doch, dass er ihr was angetan hat. Nein, ich... Ich bin hinter jemand anders her. Hinter einem ganz anderen Mann. Sie haben mich also übertölpeln wollen? Nein. Mein Wort drauf, nein. Es spielt auch keine Rolle. Wenn Sie ein Wort davon sagen sollten, zwingen Sie mich zu der Erklärung, dass Sie alles frei erfunden hätten. Das werden Sie gar nicht nötig haben, bestimmt nicht. Sagen Sie mir nur noch, wohin sie dann damals gegangen ist. Wenn Sie das tun, können Sie alles andere getrost aus Ihrem Gedächtnis streichen. Nun gut. Also schön, ich gebe Ihnen die Adresse. Aber bitte... Sie denkt nicht schlecht von mir wegen dieser ganzen Sache, ja? Nein, dazu habe ich kein Recht. Ja, von der Kreditabteilung kommen Sie, natürlich. Ja. Ja. Sieht man gleich. Hm. Fantastisch, wie ihr die Leute so aufspürt, wo sie auch immer untergetaucht sind. Eine Art Northwest Mounted Police, immer dabei. Die Grundlagen des geschäftlichen Lebens gesund zu erhalten, das ist es ja, worauf es letzten Endes hinausläuft, nicht wahr? Ja, die kleine Emi war so ziemlich die hübscheste Biene, die wir hier jemals gehabt haben. Von ihrer Arbeit verstand sie nicht viel, man kann sagen, hatte sie keine Ahnung, aber sein Geld kriegte man ohne weiteres vom bloßen Zusehen raus, wie sie so im Büro rumlief, stimmte so alles, wissen Sie? Ja, ich weiß schon. Wissen Sie von irgendeinem Mann, an dem sie Interesse gehabt hätte, einer ihrer Angestellten eventuell, der jetzt nicht mehr bei Ihnen tätig ist, oder irgendeinen Außenstehenden, von dem Sie mir erzählen können? Nein, mir fällt eigentlich niemand ein. Natürlich wird eine ganze Anzahl Männer hinter ihr her gewesen sein, aber man hat in dieser Hinsicht nie was aus ihr rausgekriegt. Sie hatte da so eine ganz merkwürdig verschwiegene Art. Ja. Ehrlich gestanden, eben, dass sie sich so gab, war einer der Gründe für diese dumme Geschichte da. Entschuldigen Sie bitte, was war da? Oh, nichts Ernsthaftes. Die Portokasse wurde dauernd beklaut und Da nun sämtliche übrigen Leute im Büro freundlich und offen wirkten, sah es so aus, als könnte sie diejenige welche sein. Zumal in Anbetracht dieses Empfehlungsbriefes, den sie damals mitgebracht hatte. Hm. Da schrieb uns ihre frühere Lehrerin, wir sollten behutsam mit ihr umgehen, weil es bei ihr schon mal irgendeine Panne gegeben hätte. Mhm. Tja, sie musste dann gehen. Später, als wir dann rauskriegten, dass sie es doch nicht gewesen war, war es eben halt zu spät. Ne? Hm. Wir wussten auch nicht, wie wir wieder hätten Kontakt mit ihr aufnehmen können. Vielleicht kann Ihnen die Jenny Rizzo drüben in der Fernsprechvermittlung mehr sagen. Jenny Rizzo? Ja, wie gesagt, sehr mitteilsam war sie nicht. Aber mit der Jenny Rizzo hat sie dann und wann den Kopf zusammengesteckt. Nein, kein Wort erfahren Sie von mir. Das arme Ding ist genug herumgestoßen worden. Es ist höchste Zeit, dass man sie endlich in Ruhe lässt. An ihr selbst habe ich kein Interesse. Ich bin bemüht, Erkundigungen über den Mann einzuholen, den sie geheiratet hat. Einen gewissen Vincent Snyder. Der? Ja. So. Also ausgerechnet den hat sie geheiratet. Was wollen Sie damit sagen? Den Mund habe ich mir fusselig geredet, dass er nichts taugt. Dass sie ihm aus dem Weg gehen soll. Ach, warum? Weil ich den Typ kenne. Scharfe Kunden. Immer ohne richtige Arbeit. Aber immer bummeln, dazu immer Geld in der Tasche, von dem kein Mensch weiß, woher es kommt. So die Sorte Ganoven, die nur große Dinger drehen. Aber die zu raffiniert sind, als dass sie sich erwischen ließen. Na, deswegen habe ich sie gewarnt. Haben Sie ihn gekannt? Den kenne ich doch schon seit dem Buddelkasten, wo er hier als kleiner Junge in der Nachbarschaft rumlief. Warten Sie mal, ich habe ein paar Fotos in der Handtasche. Später sind wir nämlich oft zu Vieren ausgegangen. Vince und Emi und ich und mein Freund. Und dabei habe ich ihr oft gesagt, und auch Vince ins Gesicht hinein, dass er nichts taugt. Aber der hatte sie so eingewickelt, dass sie überhaupt nicht hingehört hat. In der Hinsicht war sie ja der reinste Säugling. Sobald jemand nett zu ihr war, überschlug sie sich förmlich. Sehen Sie, hier ist so ein Bild von einem Ausflug. Das ist Emi, mein Freund, ich und Vince. Und hier ist eins von meinem Geburtstag. Ach, darf ich eine von den Aufnahmen haben? Suchen Sie sich aus, was Sie brauchen. Ich habe noch mehr davon. Ach, danke, ja. Ja, und was geschah dann weiter? Ich meine, wo ist Emi danach untergekommen? Also, da fragen Sie mich zu viel. Nachdem sie rausgeschmissen wurde, sind die beiden verschwunden. Sie hat noch etwas geäußert wie, dass Vince eine Stelle in Sutton, das etwas weiter unten im Staat, in Aussicht hätte. Und das war das Letzte, was ich von den beiden gesehen oder gehört habe. Nach Sutton wollten Sie? Ja, Sutton. Ach, ja. Ja, ich danke Ihnen sehr, Fräulein Rizzo. Ich könnte Ihnen noch erzählen, wie Emi eines Tages... Aber warum haben Sie es denn plötzlich so eilig? Komischer Kerl. Na, hoffentlich schadet ihr das nichts. Man sollte wirklich lernen, den Mund zu halten. In Sutton war alles sehr einfach. Ich zeigte dem Bankkassierer, den er damals mit dem Revolver in Schach hielt, die Bilder von Jenny Rizzo. Er erkannte ihn sofort. Wie brachten Sie Vincent Snyder mit dem Bankraub in Sutton zusammen? Das stand doch damals in allen Zeitungen. Ich habe aber erst in Sutton erfahren, dass der Fall nie aufgeklärt werden konnte. Ja, da ging ich auf gut Glück zu der Bank. So. Aha, ja. Naja, also an sich ist nun alles beisammen. Das Einzige, was uns fehlt und was Sie ausgelassen haben, wäre Ihr Motiv. Was? Mein Motiv? Ja. Verstehen Sie bitte, Sie sind hier bei der Polizei. Natürlich interessiert uns Ihr Motiv. Warum haben Sie es getan? Warum sich all die Mühe gemacht? Was stand dabei für Sie auf dem Spiel? Hm? Ihretwegen. Wegen meiner Gefühle für Sie. Ich war ihr da schuldig, verstehen Sie. Ich habe versagt, als ich ihr helfen musste. Aber nun habe ich auf meine Weise, so gut ich konnte, meine Schuld getilgt. Die Gerechtigkeit kann ihren Lauf nehmen. Aber es ist auch mehr als bloß das, sehen Sie. Dieses Mädchen ist durch die Männer, Schritt für Schritt durch ein System von Verrat getrieben worden. Jeder Mann, mit dem sie in Berührung gekommen war, hat sich doch als Agent des Verrats erwiesen. Vater, Schuldirektor, Bürochef... Und schließlich auch noch ihr Mann. Alle haben sich doch einer nach dem anderen schuldig gemacht. Ich auch. Durch meine Feigheit. Darum musste ich wieder gut machen, verstehen Sie? Haben Sie mit ihr verkehrt? Nein. Wir haben nie ein Wort miteinander gewechselt. So. Naja, schön. Letzten Endes geht's mich auch nichts an. Aber Sie haben uns eine sehr saubere Arbeit hier abgeliefert. Sehr sauber. Um ehrlich zu sein, wir haben gestern die Leiche in einem Auto gefunden. Im Kofferraum eines Wracks auf dem Autofriedhof. Der Wagen wäre morgen in der Presse zum Paket gefaltet worden, nicht größer als Ihre Aktentasche. Auch der Fall wäre unaufgeklärt geblieben, wenn Sie nicht auf der Bildfläche erschienen wären, mit einem Beweis, untadelig von A bis Z. Das freut mich. Das war es, was ich erreichen wollte. Tja, wenn Sie jedenfalls mal Lust haben sollten, bei der Polizei einzutreten, brauchen Sie mir nur ein Wörtchen zu sagen. Na, wollen Sie mitkommen? Ja. Wir werden die Sache jetzt gleich erledigen. Hier an der Wand habe ich es miterlebt. Legen Sie mal das Ohr an die Wand. Radio. Ja. Mir wird ganz schlecht. Dazu hat sie um diese Zeit immer gesungen. Sie liebte Blues. Besonders die Schwerblütigen. So. Ja. Also, wir gehen jetzt drüber. Ja. Wollen Sie wirklich mitkommen? Ja, auf diese Stunde habe ich gewartet, seit ich hier an der Wand hockte. Na, dann kommen Sie. Sie werden sich an solche Sachen gewöhnen. Sie gehören ja fast schon zur Polizei. Kommen Sie. Nichts Besonderes, Herr Leutnant. Na dann los. Aufmachen, Polizei. Machen Sie auf! Ich habe keinen Sinn für diese kleinen Finessen. Also los. Hierher, 3 Schritte Anlauf. Amy. Ist Ihnen in die Glieder gefahren, was? Sie haben mir doch gesagt, dass Sie die Leiche gefunden haben. Richtig. Aber seine. Sie war der Täter. Warum haben Sie mir denn das nicht gesagt? Ach, und was dann? Damit Sie ihr einen Tipp geben und sie sich aus dem Staube macht, hm? Na, Sie können doch nichts dafür. Die Nerven sind ihr durchgegangen. Ganz allein hier in der Klemme. Kein Mensch, zu dem Sie Vertrauen haben könnte. Von allen Männern verraten. Genau wie Sie sagen. Aha, das ist Schicksal. Kommen Sie. Ich würde an Ihrer Stelle das Zimmer wechseln. Wahrscheinlich können Sie die Wand nicht mehr sehen. Hm? Sie hörten Verräter von Stanley Allen. Es sprachen Robert Herbert Stass, Hauswirtin Dorothea Thies, Celia Thompson, Renate Danz, Leutnant Kaiserling Martin Hirte sowie Käthe Jöken-König, Hermann Wagner, Dina Berger und Hans Bergmann. Bearbeitung und Regie Kurt Götz Pflug, eine Produktion des Senders Freies Berlin aus dem Jahre 1962.